Abschnitt 7 aus Leben auf dem Mississippi nach dem fernen Westen von Mark Twain. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Kunst und Wissenschaft des Lotsen. Es dauerte eine geraume und, wie mir schien, nicht wenig mühselige Zeit, bis ich es endlich dahin gebracht hatte, meinen Kopf mit Inseln, Städten, Bänken, Landspitzen und so weiter vollzupacken und mich dieses leblosen Ballasts sicher zu fühlen. Aber natürlich, kaum hatte sich mein Selbstgefühl so weit erholt, dass ich wagte, den Kopf wieder höher zu tragen, als auch Bixby es schon für seine Pflicht hielt, ihn wieder sinken zu machen. Eines Tages richtete er ganz plötzlich die Frage an mich. Welche Form hat die Walnussbucht? Er hätte mich ebenso gut nach der Ansicht meiner Großmutter über die Protoplasmentheorie fragen mögen. Ich dachte eine kleine Weile unter achtungsvollem Schweigen nach und erwiderte dann, es sei mir nicht bewusst, dass die Walnussbucht überhaupt irgendeine Form habe. Mein Pulverfass von Chef fuhr natürlich mit einem Krach auf und sofort begann ein Feuern und Schießen, bis er wieder einmal sein ganzes Pulver von Beinamen total verschossen hatte. Indessen, meine Erfahrung mit ihm hatte mich bereits gelehrt, wie groß sein Munitionsvorrat war und dass ich sicher sein konnte, er werde sich nach Verbrauch desselben alsbald wieder in einen guten alten Patron verwandeln. Dieses alt ist lediglich als ein Ausfluss von Zuneigung zu nehmen, denn in Wirklichkeit war Herr B. nicht älter als 34 Jahre. Es war mir klar, dass ich mich in erster Linie mit den Ufern des Flusses in jeder erdenklichen Weise vertraut machen musste. Stromaufwärts und stromabwärts, von hinten und vorne, von innen und außen, bei Tag und bei Nacht. Und damit nicht genug, sollte ich auch Bescheid wissen in grauen Nebelnächten, in denen der Fluss überhaupt keine Gestalt und keine Ufer mehr hatte. Ich tat alles, was in meinen Kräften stand, dieser Erkenntnis gerecht zu werden, bis ich denn endlich im Laufe der Zeit und mannigfachiger Fahrten zwischen New Orleans und St. Louis meine verzwickte Lektion allen Ernstes zu bemeistern anfing und sich mein Selbstbewusstsein aufs Neue mächtig zu regen begann. Aber auch jetzt noch war Herr B. jeden Augenblick gerüstet, diese Regungen zu unterdrücken und mich schnell wieder in meine alte Demut und Zerknirschung zurückzustoßen. Eines Tages sagte er zu mir, »Wie viel Wasser hatten wir auf unserer vorvorigen Reise in der Mitte der Durchfahrt von Hole in the Wall?« Diese Frage kam mir wie eine Beleidigung vor. Ich entgegnete. Bei jeder Fahrt, stromauf und stromabwärts, wirft der Bootsmann an jener verteufelten Stelle alle Minuten das Lot und ruft ununterbrochen während 3/4 Stunden die Tiefen aus. Glauben Sie denn, ich könne eine solche Menge Zeug im Kopf behalten? Du musst das genau behalten, mein Junge. Du hast dir den Platz und den Wasserstand des seichtesten Fahrwassers in allen den 500 seichten Stellen zwischen New Orleans und St. Louis für jede Fahrt zu merken und darfst ja nicht die Messungen von einer Fahrt mit denen der anderen verwechseln, denn es ist kaum denkbar, dass sie je ganz gleich seien. Du musst das alles genau und jedes für sich merken. Als ich wieder zu mir selbst kam, rief ich aus. Wenn ich jemals so weit komme, das fertig zu bringen, so werde ich auch imstande sein, Tote aufzuerwecken. Und dann habe ich nicht mehr nötig, Steuermann zu sein, um meinen Unterhalt zu gewinnen. Ich möchte dieses Geschäft lieber aufgeben. Ich bin bloß ein Mensch und bitte um einen Wassereimer und eine Scheuerbürste, um fortan nur noch als Deckarbeiter zu schaffen. Ich bin zu nichts Besserem geeignet. Ich habe nicht Gehirn genug, um Lotse zu werden. Schon gut, mein Junge. Wenn ich einmal gesagt habe, ich lerne jemandem den Fluss, so meine ich auch, was ich gesagt habe. Fußnote. Lehren steht nicht im Mississippi-Lotsen-Wörterbuch. Ende der Fußnote. Du kannst dich drauf verlassen. Ich bringe ihm die Geschichte bei oder bringe ihn um. Mit einem solchen Menschen war es unmöglich, sich zu verständigen. Ich fügte mich in mein Schicksal und spannte mein Gedächtnis in einer Weise an, dass ich schließlich sogar die seichten Stellen, ihre verschiedenen Wasserstände und die zahllosen Punkte, an denen das Wasser gekreuzt werden musste, in meinen Kopf gepfropft hatte. Aber damit hatte ich noch nicht gewonnen. Denn kaum hatte ich eine verwickelte Aufgabe los, als sich auch schon eine neue und womöglich noch schwierigere aufdrängte. So hatte ich unter anderem oft beobachtet, wie die Lotsen auf das Wasser hinabzuschauen pflegten, genau mit dem Blick von Leuten, die in einem Buch lesen. Auch ich versuchte dies hin und wieder, aber es war für mich ein Buch, welches mir nichts sagte. Endlich kam jener Augenblick, da Bixby mich für hinlänglich vorangeschritten hielt, um auch der Lektion des Wasserlesens gewachsen zu sein. Siehst du dort die lange, quer über den Fluss sich ziehende Linie? Das ist ein Flussriff. Und mehr als das, es ist ein wirkliches, aus Sand und Schlamm bestehendes Riff. Eine solide Sandbank liegt dort unter dem Wasserspiegel, steil aufsteigend wie die Mauer eines Hauses. Dicht daneben ist Fahrwasser genug, auf seinem Kamm dagegen nur verwünscht wenig davon. Würdest du auf diesen letzteren auffahren, so wäre es einfach um das Boot geschehen. Aber dort weiterhin, wo die Linie in einzelne leichte Striche verläuft und dann ganz aufhört, siehst du es? Dort magst du ohne Furcht mit dem Boot hinhalten und darüber hinwegschießen, ohne dass es im Mindesten etwas täte. Und so war es. Ich folgte seiner Anweisung, denn eben hatte er mir das Rad übergeben und sich als Zuschauer hinter mich gestellt, und wir kamen glücklich über das Riff hinweg. Aber auch nach dieser Seite hin blieb mir, wie ich nur zu bald einsehen sollte, noch mancherlei zu lernen, und ich vergesse des Tages nie, als ich aus Furcht, auf ein Riff aufzufahren, das Boot um eines Haares Breite auf das Ufer gesetzt hätte. Bixby, der mir eine Viertelstunde vorher das Steuerrad übergeben hatte, trat eben im entscheidenden Augenblick wieder in das Steuerhäuschen und fragte mich mit einem Sarkasmus, der mir durch Mark und Bein schnitt. »Warum gehst du ans Land, mein Junge? Hat man vom Ufer aus gerufen?« Ich errötete und erwiderte, dass man uns nicht angerufen habe. »Ah, so war es sicherlich, um Holz einzunehmen. Aber du solltest doch damit warten, bis der erste Heizer dir anzeigen würde, dass dies nötig ist.« Ich biss mich auf die Lippen und sagte, dass es auch nicht geschehen sei, um Holz einzunehmen. »Wirklich? Ja, aber was hast du denn sonst hier hart am Lande gesucht? Hast du je gehört, dass man bei einem Wasserstande wie diesem an ein Ufer wie dieses auf 100 Ellen, geschweige denn auf 10 Fuß, herangeht?« »Nein, Herr, und ich wollte auch gar nicht an das Ufer heran, sondern nur jenem Riff da aus dem Wege gehen.« »Jenem Riff da? Aber wir haben ja auf 3 Meilen Entfernung nicht das Geringste, was einem Flussriff ähnlich sehe.« »Aber ich sehe es doch dort. Das ist doch ein Riff, wenn ich je eins gesehen habe.« »Wohl, mein Junge, nimm es getrost aufs Korn, fasse es, wo du es eben bekommen kannst, je mehr in der Mitte, umso besser.« »Ist das Ihr Befehl?« »Jawohl, nur frisch darüber hinweg.« »Aber um Himmels Willen, Herr Bixby, ich stürbe, wenn's nicht gelingt.« »Schon recht, ich übernehme die Verantwortung.« Ich konnte mich kaum fassen. Eine wahrhaft teuflische Begierde ergriff mich, das Boot und alles, was darin war, Bixby und mich selbst eingerechnet, umzubringen. Und so hielt ich stramm auf die Höhe der das Riff anzeigenden Wasserlinie hin. Aber noch ehe wir sie erreichten, schien sie mir zu verschwinden, und gleich darauf glitten wir sanft und leicht darüber hin wie auf Öl. Bixby lachte und sagte, »Siehst du nun den Unterschied? Es war nichts als ein Windriff, und das ist ein gar mächtig anderes Ding als ein wirkliches Flussriff. Der Wind macht das, das ist alles.« »Ich verstehe, aber es sieht doch genau wie ein Flussriff aus. Wie soll ich denn dergleichen voneinander unterscheiden können?« »Bei meiner Seele, mein Junge, das kann ich dir selbst nicht sagen. Aber mit der Zeit wirst du sie voneinander unterscheiden lernen, und nachher wird es gerade so gehen und wirst du nicht imstande sein, einem anderen den Unterschied zu erklären.« Und wieder sollte Bixby recht haben. Mit der Zeit wurde mir auch die Oberfläche des Wassers zu einem Buch. Zu einem Buch, das für den gewöhnlichen Flussfahrer 7 Siegel trug, das aber zu mir ohne jede Rückhaltung sprach und seine geheimsten Geheimnisse mit einer Bereitwilligkeit preisgab, als spräche es mit einer Stimme zu mir wie meine eigene. Und zwar war es keines jener Bücher, das man einmal liest und dann beiseite wirft, denn es wusste an jedem neuen Tage eine neue Geschichte zu erzählen. Auf diesen ganzen 1200 Meilen zwischen St. Louis und New Orleans gab es keine Seite, die nicht ein eigenes Interesse bot, keine, welche man ohne Verlust ungelesen lassen konnte, keine, die man Lust hatte zu überschlagen, im Wahne an etwas anderem mehr Vergnügen zu finden. Es war ein Buch so wundervoll, wie es nie von Menschenhänden geschrieben, von Menschenköpfen hätte erdacht werden können. Der gewöhnliche Reisende, welcher es nicht zu lesen verstand, erblickte vielleicht hin und wieder, wenn er überhaupt etwas derartiges erblickte, ein leichtes, flüchtiges Zeichen auf seiner Oberfläche. Dem Steuermann war dieses Zeichen eine leuchtende Schrift und mehr als das, eine ganze Geschichte, gedruckt mit mächtigen Initialen, gesperrten Sätzen und weithin sichtbaren Ausrufungszeichen, denn es sprach ihm von einer Sandbank, einem Riff oder einem in der Tiefe liegenden Wrack, die dort unten nach Schiff und Menschenleben lechzten. Der gewöhnliche Reisende, der dieses Buch nicht zu lesen verstand, sah nichts als allerlei hübsche und freundliche Bilder, von der Sonne vergoldet, von den Wolken überschattet. Für den kundigen Mann am Rade war all dieses Bilderwerk der feierlichste, unerschöpflichste, tödlich ernsteste Lesestoff. Als ich in dieser Weise endlich auch die Sprache des Wassers bemeistert hatte und mir endlich alles, was zu dem großen Strom in irgendeiner Beziehung stand, geläufig geworden war wie mein ABC, da fühlte ich, dass ich einen wertvollen Schatz erworben hatte. Aber ich fühlte zugleich auch, dass ich etwas eingebüßt hatte, und zwar etwas, das mir, solange ich lebe, nicht wieder zurückerstattet werden kann. Alle Anmut, alle Schönheit, aller poetischer Reiz waren für mich aus dem majestätischen Flusse geschwunden. Noch heute bewahre ich aus jener Zeit, als ich ein Neugling auf dem Flusse war, das Andenken an einen ganz bestimmten wundervollen Sonnenuntergang. Eine breite Fläche des Wasserspiegels erschien zu Blut verwandelt. In der Mitte verklärte sich der rote Schimmer zu flammendem Gold, durch welches ein einsamer Baumstamm scharf abgezeichnet und schwarz dahintrieb. An einer Stelle zog sich ein leicht schäumender Streifen über die Flut, an einer anderen war die glatte Oberfläche durch zitternde, sich ewig erneuernde Kreise unterbrochen, die in allen Farben des Opals spielten. Das Ufer zur Rechten war dicht bewaldet und die dunklen Schatten, welche von dort aus ins Wasser fielen, wurden an einer Stelle von einem langen gekräuselten Streifen unterbrochen, der wie Silber glitzerte. Aus dem Gehölz aber erhob sich ein mächtiger, abgestorbener Baumriese, dessen einziger noch belaubter Ast im ungebrochenen Sonnenlicht wie eine Flamme sprühte. Wo das Auge hinfiel, erblickte es anmutige Wellenlinien, bunte Spiegelbilder, bewaldete Höhen, weiche Uferumrisse. Und über dem allen gaukelten und zitterten wechselnde Lichter, welche den Gegenständen, die sie verklärten, mit jedem Moment neue Farbenwunder liehen. Ich stand wie bezaubert. Ich sog es ein, in stummem Entzücken. Die Welt war wie neu für mich. Ich hatte dergleichen daheim nie gesehen. Aber, wie ich schon sagte, es kam ein Tag, an dem ich aufhörte, ein waches Auge für all diese Pracht und all diese Reize zu haben, welche Sonne, Mond und Zwielicht über das Antlitz des Riesenstroms auszugießen wussten. Und dann kam noch ein Tag, an dem ich aufhörte, überhaupt ein Auge für sie zu haben. Jener Sonnenuntergang, der mich einst in so maßloses Entzücken versetzt hatte, würde mich jetzt nicht nur nicht mehr entzückt haben, sondern ich hätte ihn bloß noch betrachtet, um folgenden Kommentar daran zu knüpfen. Diese blutige Sonne deutet an, dass wir morgen Wind haben werden. Jener schwimmende Baumstamm, dass der Fluss steigt. Jener zitterte Querstreif weist auf ein Sandriff, das nicht verfehlen wird, in einer der nächsten Nächte ein Schiff umzubringen. Jene tanzenden Kreise im Wasser sagen an, dass sich dort ein neuer Fahrkanal bildet, und jener alte Baumriese mit dem einen belaubten Zweige winkt uns etwas wie ein letztes Lebewohl zu. Und wer soll sich, wenn er niedergestürzt sein wird, ohne den alten, wohlbekannten Wegweiser hier noch zurechtfinden? Nein, mit der Romantik und der Schönheit des Flusses war es für mich auf ewig vorbei. Die mannigfachen Erscheinungen desselben hatten nur noch insoweit einen Wert für mich, als sie für die Leitung eines Dampfbootes in Betracht kamen. Das war alles. Wie oft habe ich seitdem aus tiefstem Herzen den Mann der ärztlichen Wissenschaft beklagt. Wie häufig ist ihm nicht das holde Erröten auf den Wangen der Schönheit nichts anderes als ein flüchtiges Phänomen, das über ein verstecktes, tödliches Übel hinzuckt. Sind ihm nicht die meisten ihrer sichtbaren Reize ebenso viele Verräter und Anzeichen verborgenen Verfalls? Ja, vermag er die Schönheit überhaupt noch zu sehen? Und, wenn er sie sieht, anders als mit dem Blick des Fachmanns? Und fragt nicht auch er sich immer wieder und wieder, ob er durch den Erwerb all seiner Erkenntnis mehr gewonnen oder verloren hat. Ende von Abschnitt 7.